Boah, mit diesem herrlichen Instrumental wird also die dritte Stunde der langen Nacht des Rock'n'Rolls geschlossen. Und eine weitere geht auf, und zwar bis 3 Uhr Heroes of Rock'n'Roll. Und beginnen möchte ich die nächste Stunde in der langen Nacht des Rock'n'Roll mit einem Rock'n'Roller, der es in seiner Kindheit wahrlich nicht einfach hatte. William John Clifton Haley Jr. erblindete am rechten Auge und konnte nicht so spielen wie andere in seinem Alter. Sport fiel ihm schwer und Schulkameraden lachten ihn aus, wenn er mal einen Ball nicht fangen konnte. Er wurde zum Einzelgänger, aber trotzdem schwärmten viele Mädchen für ihn wegen seiner netten, höflichen Art. Später wurde er der erfolgreichste weißen Rock'n'Roll-Star. Und hier ist er, Bill Haley mit seinen Kometen Don't Nobody Move aus dem Jahr 58, und ein Jahr später gab es dann Where Did You Go Last Night, Bill Haley and the Comets. Ja. Rock if you wanna, roll if you wanna, pop if you wanna, stroll if you wanna, but when the drum goes, don't nobody move. Slide with your baby, shake with your baby, glide with your baby, break with your baby. But when the drum goes, don't nobody move. You never, never know when the drum is gonna go. Don't nobody move. You never, never know when it's gonna go. Don't nobody move. Never know. Don't nobody move. Rock if you wanna, roll if you wanna, bop if you wanna, stroll if you wanna. But when the drum goes, don't nobody move. the body's splitting the seam. It don't take all night to work a vending machine. Now where'd you go last night? Where'd you go last night? Baby, need you loving? Where did you go last night? Whoa. In dieser Stunde gibt es also die Helden des Rock'n'Rolls, the Heroes of Rock'n'Roll, also allesamt bekannte Namen, die den Rock'n'Roll wohl groß gemacht haben, so muss man sagen. Aber es gibt jetzt keine Songs, die sie in den kommerziellen Radiosendern ständig gedudelt bekommen, sondern doch Songs, die nicht allzu viel gespielt werden. Richard Wayne Pennyman alias Little Richard wurde stark vom Blues, Gospel und Rhythm and Blues beeinflusst und das hört man sehr schön bei den nächsten beiden Aufnahmen von ihm, nämlich bei der Aufnahme aus dem Jahr 59, Chicken Little Baby, und 3 Jahre später gab es dann He Got What He Wanted, But He Lost What He Had, Little Richard. Baby gonna shout for joy. Nach Little Richard gibt es jetzt noch einen wilden, unbezähmbaren Rock'n'Roller, nämlich Jerry Lee Lewis. Er wuchs in sehr ärmlichen Verhältnissen auf und trotzdem, obwohl kein Geld vorhanden war, kauften seine Eltern ihm ein Klavier. Zum Glück für uns, sonst würde es wohl diesen herrlichen Sound hier nicht geben. Aus dem Jahr 56 zwei Titel von Jerry Lee Lewis, nämlich 60 Minute Man und daran anschließend I Don't Love Nobody. Listen here, boys, I'm telling you now, they call me Lovin' Dan. Lord, I rock and roll 'em all night long. I'm a 60-minute man. Well, if you don't believe I'm all that I say, come up here and take up my hand. When I let you go, you cry, oh yeah, he's a 60-minute man. You give me 15 minutes of kissing, and then you holler, please don't stop. 50 minutes of teasing, and 50 minutes of squeezing, and 50 minutes of blowing my top. Well, if you don't believe that I'm all I say, come up here and take my hand. When I let you go, you'll cry, oh yeah, he's a 60-minute man. One time. Chuck Berry arbeitete sozusagen vom Tellerwäscher zum Millionär. Heute ist er sogar Multimillionär. Mit seinen 82 Jahren tritt er immer noch auf. Auf die Idee für den nun folgenden Song brachte ihn sein Vater, der ihn ständig vom Schrecken der Hölle berichtete. Und dies wird in dem Lied aus dem Jahr 1955 von Chuck Berry verarbeitet, nämlich Downbound Train. In seiner Biografie schrieb Chuck Berry einst: Jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, läuft mir ein Schauer über den Rücken bei dem Gedanken, dass ich es vielleicht immer noch nicht schaffe, mich so zu verhalten, dass ich nicht mehr zittern muss vor Angst, jemals in diesem Zug zu fahren. drank so much he could drink no more. And so he fell asleep with a troubled brain to dream that he rode on a downbound train. The engine with blood was sweaty and damp, and brilliantly lit with a brimstone lamp. An imp of fuel was shoveling bones while the furnace rang with a thousand groans. The parlor was filled with lager beer. The devil himself was the engineer. The passengers were most a motley crew. Some were foreigners and others he knew. Rich men in broadcloth, beggars in rags, handsome young ladies in wicked old hags. Scorched their hands and face. Wider and wider the country grew. Faster and faster the engine flew. Louder and louder the thunder crashed. Brighter and brighter the lightning flashed. Hotter and hotter the air became. Till their clothes were burned with each quivering flame. Then out of the distance there came a yell. Ha ha, said the devil, we're near him home. Oh, how the passengers shrieked with pain and begged old Satan to stop that train. The stranger awoke with an anguished cry, his clothes wet with sweat and his hair standing high. He fell on his knees on the barroom floor and prayed a prayer like never before. And the prayers and vows were not in vain, for he never rode that downbound train. Downbound Train und Chuck Berry, herrliche Mucke. Und noch eine Zugabe von ihm gibt es noch, und zwar ein Instrumental aus dem Jahr 1960, Mad Lad. Nun folgt einer meiner Lieblingshelden des Rock'n'Rolls, nämlich Fats Domino. Er macht heutzutage eher weniger Auftritte. Ins Rampenlicht der Öffentlichkeit kam er wieder, als am 29. August 2005 der Hurricane Katrina über New Orleans hinwegfegte und Fats Domino zuerst als vermisst gemeldet wurde, später aber unter Verlust eines Großteils seines Besitzes aus dem Katastrophengebiet evakuiert werden konnte. Hier ist er. Mit einem Instrumental aus dem Jahr 56, Fats Frenzy, und daran anschließend Little Mama aus dem Jahr 63. We'll be right back. feinster Boogie-Woogie hier mit Fats Domino aus dem Jahr 56, Fats Frenzy, das war ein Instrumental, und aus dem Jahr 63, Little Mama. Roy Orbison begann 1955 als Rockabilly, 1988 feierte er mit der Single You Got It und dem Album Mystery Girl ein Comeback. Zudem tat er sich mit Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne und Tom Petty zu der Gruppe Traveling Wilburys zusammen und deren Album Traveling Wilburys Volume 1 verkaufte sich millionenfach. Diesen Erfolg erlebte Roy Orbison allerdings nicht mehr. Bereits in jungen Jahren litt er an Herzproblemen. Ende der 70er Jahre musste er sich einer Bypass-Operation unterziehen. Er starb am 6. Dezember 1988, also punktgenau vor 20 Jahren an Herzversagen, noch vor Veröffentlichung des Albums. Wir hören ihn aber natürlich in den Anfangszeiten, und zwar aus dem Jahr 58 mit Down the Line und danach Dance Baby Dance aus dem Jahr 61, Roy Orbison. Can't be my lovin', baby, you ain't got the style. I'm gonna get some real gone love that'll drive a cool cat wild. Gonna move, roll and ride on down. Gonna get me a gal that'll go out on the town. I'm gonna show you ain't so hard. I'm gonna get what you ain't got. She'll be sweet, won't do me wrong. She'll be cool and twice as gone. You gotta roll, move it right on down. Gonna get me a gal that'll go out on the town. Well, you gotta move on down the line. Gonna get me a gal that'll make some time. Can't be quiet, can't be broke. Cause the wind starts strutting, gotta go, go, go. Put your best dress on. Get with it, baby. We're gonna go all night long. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Get ready right now. We're gonna dance on and on. Well, hurry, hurry, mama. Don't forget your shoes. You're gonna need them, baby, when they play the Harlem Blues. Oh. Baby, body and soul. Oh, Also, ich habe schon einige Hörer hier. Oh, jetzt geht's weiter. Ach, Entschuldigung, das sollte so natürlich nicht passieren. Den gibt's natürlich gleich. Jetzt habe ich natürlich alles vorweggenommen. Buddy Holly war das. Nein, ich wollte sagen, es gibt schon einige Hörer, die hier angerufen haben. Die halten also tapfer durch bis 6 Uhr früh. Wenn Sie das auch tun, rufen Sie doch einfach mal an. Trauen Sie sich unter 030 464 00517. Hier nun einer, der wohl die nachfolgenden Musikgenerationen maßgeblich beeinflusst hat. So sagen es zumindest noch heute viele erfolgreiche Musiker von sich selbst. Und wir haben ihn gerade schon aus Versehen gehört, nämlich Buddy Holly. Und zwar mit zwei Titeln aus dem Jahr 56 soll es dann sein. Und zwar Ain't Got No Home und daran anschließend I'm Gonna Set My Foot Down, Buddy Holly. Ooh, I ain't got no home, no place. Instead of that, I'm gonna set my foot right down on you. I'm gonna stop you. DJ Michael spielte ja vorhin schon einiges von Eddie Cochran. Er verunglückte im April 1960, einen Tag nach dem Ende einer Tournee durch Großbritannien, die er zusammen mit seinem Freund Gene Vincent absolvierte, während einer Taxifahrt von Bristol nach London, als an dem Fahrzeug ein Reifen platzte und der Wagen gegen einen Laternenpfosten prallte. Er starb 16 Stunden nach dem Unfall an seinen Kopfverletzungen. Gene Vincent wurde am Bein verletzt. Und wir spielen jetzt also vier Titel hier hintereinander. Zwei von Gene Vincent, einmal aus dem Jahr 1959 und zwar Right Here on Earth, genau so heißt er, und aus dem Jahr 56 Well I Knocked Bim Bam. Beide wurden bei Capitol Records aufgenommen. Und danach gibt es dann noch zwei Songs von Eddie Cochran und zwar aus dem Jahr 59 Stockings and Shoes und Long Tall Sally gibt es dann noch, wurde erst 1962 nach seinem Tod veröffentlicht. Bop, bop, bop. Bop, bop, bop. Let 'em go up to the sun in a racket. Bop, bop, bop. For that's bop, what they're bop, in duty. Let 'em be on the way. But baby, I aim to stay right here on earth, loving you. Let 'em swing on the star if they wanna, or sit up on cloud 92. We'll wish 'em all the success, but I found happiness, girl, right here on earth, loving you. Well, there's nothing on Mars or Venus that's as precious as you are. We got worlds of love between us. So little girlie, why should I have to go that far? Let 'em fly through the sky like the birdies, and may all of the space dreams come true. Let 'em go, let 'em go. Baby, I'll stay right down below, right here on earth, loving you. Ah, Jerry. Precious as you are, we got worlds of love between us. So little girl, why should I have to go that far? Let 'em fly through the sky like the birdies, and may all of the space dreams come true. Let 'em go, let 'em go. But honey, I'll stay down below, right here on earth, loving you. Well, I came home last night along about 10. Well, I came home last night along about 10. I knocked and a knock. Well, next time, baby, you'll know just who I am. Rock and blue caps, go now. Knocked and a knock, a bam bam, yes, a knock and a knock, a bam bam, yes, a knock and a knock, a bam bam, will a knock and a knock, a bam bam. Well, the next time, baby, you'll know just who I am. Rock, blue caps, go now. Thank you. sneaking in. Yes, I sat down waiting for you to come sneaking in. Gonna ask you, baby, just where you think you've been. So I knocked and I knocked, bam bam, yes I knocked and I knocked, bam bam, yes I knocked and I knocked, bam bam, yes I knocked and I knocked, bam bam. Well, next time, baby, you'll know just who I am. Oh, mama, baby, goes rocking, rocking all night. Wah-oo-wah. No shoes, no stockings. Wah-oo-wah. Oh, but that's all right. Wah-oo-wah. Well, she don't need stockings. Wah-oo-wah. And shoes to rock all night. Wah-oo-wah. Stockings and shoes. Stockings and shoes. Stockings and shoes. Stockings and shoes. Well, you don't need stockings and shoes to dance the blues. Blue. Well, I love my baby. Uh-huh. Indeed, I do. Uh-huh. Well, I love my baby. Uh-huh. She loves me too. Uh-huh. You ought to see us rock without stockings and shoes. Stockings and shoes. Stockings and shoes. Stockings and shoes. Stockings and shoes. When you don't need stockings and shoes to dance the blues. Blue. Well, I bet slapping uh-huh. on a hardwood floor. Uh-huh. Oh, these are crazy things that happen. Uh-huh. Oh, along about four. Uh-huh. And the very next night, my baby's back for more. Ooh. Stockings and shoes. Stockings and shoes. Stockings and shoes. Stockings and shoes. Well, you don't need stockings and shoes to dance the blues. Blue. Well, I bought my baby uh-huh. some crazy socks. Uh-huh. I love my baby. Uh-huh. She won't wear socks. Uh-huh. Yeah, she kicks her shoes right off in the main. She rocks. Mm-hmm. Stockings and shoes. Stockings and shoes. Stockings and shoes. Stockings and shoes. You don't need stockings and shoes to dance for blues. Blue. Stockings and shoes. Stockings and shoes. Stockings and shoes. Stockings and shoes. Yeah, stockings and shoes. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. Claim to hit the mill, but it's ever on a phone, baby. Yes, baby. Baby, oh, how am I some fun tonight? Yes, well, long tall sailor, she built the beach and got everything that Uncle John need, oh, baby. Yes, baby. Ooh, baby, oh, how am I some fun tonight? Yes, well, I saw Uncle John, bald-headed Sally, saw Aunt Mary coming and he jumped back in the alley, oh, baby. Yes, baby. Oh, have a mess on for tonight. When the long tall Sally she built the speech of God, everything that Uncle John need, oh baby. Yes, baby. Well, have a nice song for tonight. Yes. Well, I saw Uncle John, bald-headed Sally, saw Aunt Mary coming and jumping in the alley. Oh, baby. Yes, baby. Ooh, baby. Well, have a nice song for tonight. Oh, let's go. Gonna have some fun tonight. Ooh, I'm gonna have fun tonight. I'm gonna have me some fun tonight. Oh, everything's all right. Have some fun, we'll have a mess on fun tonight. Einige der ganz großen Heroen begannen ihre Karriere ja bei Sun Records, wie Elvis, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Johnny Cash und Carl Perkins, der 1998 im Alter von 65 Jahren an den Folgen mehrerer Schlaganfälle leider verstarb. Carl Perkins hier mit dem Titel Dixie Freight aus dem Jahr 56 und ein Jahr später gab es dann Glad All Over. said the night is short. He reached in his pocket and he flashed a quarter and hollered, "Rave on, children, I'm with you. Rave on, cats," he cried. "It's almost dawn and the cops are gone, and let's all get Dixie fried." Now Ben got happy and he started raving. He jerked out his razor, but he wasn't shaving. And all the cats knew to jump and hop, but he was gone and raved in a butcher shop. He hollered, "Rave on, children, I'm with ya. Rave on, cats," he cried. "It's almost dawn and the cops are gone, and let's all get Dixie fried." Cops heard Dan when he started to shout. They all ran in to see what it was about. And I heard him holler when they led him away. He turned his head and this is what he had to say. He hollered, "Rave on, children, I'm with you. Rave on, cats," he cried. "It's almost dawn and the cops are gone. Let's all get Dixie fried. Get right." Ever saw. He let us all know he wasn't scared of the law. And through the black crossbar, he tossed a note to his dick. He said, "It ain't my fault, hun, that I'm in here." But hollered, "Rave on, children, I'm with you. Rave on, cats," he cried. "It's almost dawn and the cops ain't gone, and I've been Dixie fried." But I'm glad all over. I got goose pimple, baby, 'cause it feels so good when you cuddle me like you do. And I feel bad all over. Ooh, mercy, real goose happy, and I'm happy, and I'm glad all over. Well, your touch goes through me like electric spark. Well, every part of me glows. I don't take much looking to see what I got, 'cause it shows, it shows. Come on, honey, baby, get me one more time. Every time you feel bad all over. Ooh, mercy, hot dang dilly, it's silly, but I'm bad all over. Well, I try to tell you I'm cooking inside when we're cheek to cheek. Temperature low, but my fever is high, I can't speak, I'm too weak. Come on, honey bunny, give me one more time. Every time you do, well, I feel bad all over. Ooh, mercy, hot dang dilly, so silly, but I'm glad all over. Hot dang dilly, so silly, but I'm glad all over. Woo! Hot dang dilly, so silly, but I'm glad all over. Was für eine Stimme, Carl Perkins mit Glad All Over und davor Dixie Freight aus dem Jahr 56. Nach Carl Perkins hören wir Ricky Nelson. Er starb am Silvestertag 1985 bei einem Flugzeugabsturz in Texas. Er gilt wohl als einer der ersten Teenager-Stars in der Rock'n'Roll-Ära. Hier ist er, Ricky Nelson, Bopping the Blues aus dem Jahr 57, There Goes My Baby aus dem Jahr 58. Well, all my friends are bopping the blues, it must be going round. All my friends are bopping the blues, and it must be going round. I love the baby, but I must be rhythm bound. Well, the doctor told me, boy, you don't need no pill. Yeah, that doctor told me, son, you don't need no pill. Just a handful of niggas and jukebox to cure your ill. Well, my friends are bopping the blues and it must be going round. All them cats are bopping the blues and it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Well, the cat club fit me, man, I don't feel no pain. Yeah, jitterbug caught me, man, I don't feel no pain. I still love you, baby, but I'll never be the same. Yeah. All them cats bopping the blues, it must be going round. All my friends are bopping the blues, and it must be going round. I love you, baby, I must be rhythm bound. Well, a rock bop, a rhythm and blues. A rock bop, a rhythm and blues, oh baby. A rock bop, a rhythm and blues. A rock bop, a rhythm and blues. A rhythm and blues, it must be going round. There goes my baby going for a ride. Yeah, there goes my baby going for a ride. Well, I know she's alone on that fireside. She's always talking on that telephone. Oh, she's always talking on that telephone. Well, she must be alone, she's at home alone. Our time's a-wasting talking about this gal. I love her so much, but I'll get along somehow. Yeah, we used to fight and she called me a dirty dog. Oh, we used to fight and she called me a dirty dog. Well, talking to that woman's like talking to a hollow log. Yeah. There goes my baby going for a ride. Oh, honey, there goes my baby going for a ride. Yeah, I know she's lonesome, I'm not by her side. Well, my time's a-wasting talking about this gal. I love her so much, but I get along somehow. Einen Titel habe ich hier noch von Wanda Jackson, und zwar Baby Loves Him aus dem Jahr 1960. Und dann ist die Stunde mit Heroes of Rock'n'Roll auch schon wieder vorbei. Und DJ Michael wird gleich wieder übernehmen. In einem bunt gemixten Programm, denke ich mal, wird wieder alles mit dabei sein. Und mich können Sie dann wieder hören gegen, ja, wann eigentlich? Um 3.45 Uhr, ne? Jetzt machen wir eine Dreiviertelstunde, genau so ist es, er nickt auch mit dem Kopf. Um 3:15 Uhr gibt es mich dann wieder zu hören und da gibt es dann Sam Cooke, ein Live-Konzert, dazu nachher später mehr. Jetzt wieder viel Spaß mit DJ Michael, zuvor aber erstmal Wanda Jackson. Well, the baby's a chick with the prop side hell. You can't say this baby's well, she likes her music with a solid beat, and when she starts to bop, you better go to your seat, 'cause who better's gone? Yes, she's gone all the way, all the way. And when baby fell, well, she really fell like I knew she would someday. The blue suede shoes, drives a pink Cadillac and never sings the blues. They dance to a jukebox all night long. One glance and you'll say these cats are real gone. But who, baby, loves him? Yes, she loves him all the way, all the way. And when baby fell, But she really felt like I knew she would someday. To see.